ist es manchmal besser nachzugeben, als total zu scheitern. Nein, ist es nicht. Der Zuschauer wird aus der Zukunft sicher noch öfter scheitern. Man darf nicht aufgeben, nur wenn man vielleicht was sagen könnte. We'll do it all, everything. Man darf nicht aufgeben, nur weil man vielleicht was sagen könnte.